Folge 6 von 24. Hallo, hallo zu einer neuen Folge im Wüstenexpress. Zurück in die edle Bar dieses prunkvollen Luxuszuges, wo die gediegene Atmosphäre des Interieurs die Gäste selbst etwas erhabener, eleganter und edler wirken lässt. Frau Gräfin, wollen Sie sich nicht vielleicht hier zu mir setzen? Lübke, Sie speichelleckender Krokodilwächter. Fragen Sie mich nicht so blöd, wo ich mich hinsetzen will. Weiß schon selbst, wo ich mich hinsetzen will. Und da, wo ich mich hinsetzen will, da setze ich mich auch hin. Und wenn ich dann sitze, wissen Sie auch, wo ich sitzen wollte. Na, dann setzen Sie sich doch, wohin Sie wollen. Ich sitze ja schon. Ich dachte ja nur. Und Denken gehört bekanntlich nicht zu Ihren Stärken. Hat Wie? Die ganze Rasselbande den von mir georderten Schlummertrunk schon bekommen, Lübke? Ja, der Good Night Drink. Der ist in Abteilung gebracht und an ihre Belegschaft verteilt und die große Bereicherung ist empfangen worden. Das freut mich. Selber schuld, dass Sie nichts trinken, Sie humorfreie Abstinenzler. Ja, ich habe ja noch nie getrunken, ne? Was Sie nicht gerade auszeichnet, aber zu dem macht, was Sie sind. Ja. Und jetzt machen Sie mal nützlich. Ich hätte gern ein Glas eisgekühlte Buttermilch. Wie steht's zu dieser Uhrzeit? Ja, da fahren Sie eigentlich Ihren Butler. Sie meinen Bertram. Oder der heißt Bartholomew. Ach, ist mir zu schwierig. Nenn den, wie ich will. Ich zahle den schließlich. Jetzt bringen Sie mir meine Buttermilch. Eisgekühlt, bitte. Ja, sehr wohl, Frau Gräfin. Ne? Ich werde mich sofort darum bemühen. Ne? Die Herren? Ja? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Oh, vielen Dank. Oh, das ist aber das, ja. Dürfen wir Sie nach Ihrer heldenmütigen Aktion eben als Dankeschön nicht noch auf ein Getränk einladen? Heute nicht mehr, danke. Und Ihr Name? Also, Sie sind? Die Dame in Rot. Toll. Wir holen das mit dem Getränk sicher nach. Gute Nacht. Ihnen auch. Ihre Buttermilch, Frau Gräfin. Wird aber auch Zeit, Lübke. Zum Dank dürfen Sie mich an meinen Tisch begleiten. Cheerio, die Herren. Cheerio, Miss Sophie. Herr Friedrichsberg? Mhm. Herr Friedrichsberg, hier ist ein Schreiben für Sie angekommen. Etwas Dringliches? Das stand nicht drin. Sie haben es gelesen? Na, selbstverständlich. Das ist bei uns eine schöne Tradition. Mein Vater war schon bei der Bahn. Sagen Sie mal her. Haben Sie eigentlich gesehen, dass wir gerade die verschneiten Alpen passieren? Passiert denn draußen sonst noch was? Nicht, dass ich wüsste. Prima. Jetzt rücken Sie bitte mal das Schreiben raus. Bitte sehr. Dankeschön. Ach, von meinem Freund Dr. Robertson Davis. Ja, genau. Geschätzter Albrecht, ich kann deine Ankunft kaum erwarten. Zum einen die Freude über das Wiedersehen, zum anderen brauche ich dringend deine Hilfe. Es ist fast unvorstellbar, aber wenn ich nicht irre, ist das ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Mehr noch, wir werden in eben jene eingehen. Komm zügig, dein Robertson Davis. Genau, Wiedersehen. Verzeihen Sie, dass ich mich einmische, aber ich reise alleine. Ich bin etwas Gesellschaft verlegen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie auch bis zum Endhalt reisen? Ja. Unser Ziel ist Ägypten. Sogar. Ah, aha. Nein, Ägypten. Ah, ja, meinst du auch, ja. Zauberhaft. Dann reisen wir also alle gemeinsam. Gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Eugen Eigen. Eigen ist der Nachname. Eugen heiße ich vorne in umgekehrter Reihenfolge, aber dann eben richtig von vorne nach hinten. Eugen Eigen. Angenehm. Ich bin Universalgelehrter, seit einem halben Jahr im Ruhestand und das hier ist mein Geschenk an mich zu meinem Ruhestand. Wenig überraschend. Was? Naja, wenn Sie es sich selber geschenkt haben. Ja. Es ist eine Abenteuerfahrt. Freue mich wie ein kleines Kind. Allerdings muss ich gestehen, dass ich auch etwas aufgeregt bin. Bisher war mein weitestes Urlaubsziel Lindau am Bodensee. Na, da sind Sie bisher noch nicht weit gekommen. Nein. Na ja, wo leben Sie denn? Dienstlagen. So. Dann ist Lindau schon eine Weltreise. Da sagen Sie was. Gestatten, Friedrichsberg, Albrecht Friedrich. Sehr. Jupp Straten. Ich heiße... Ja. Und das, was wir jetzt hier erleben, das ist ja schon eine regelrechte Abenteuerfahrt, oder? Was? Eine Abenteuerfahrt? Ach, dann haben Sie tatsächlich noch keine erlebt, alter Knochen. Mein Name ist... Sir Lancelot Smith. Angenehm. Ich bin Abenteurer, mein Leben lang, aber keine Sorgen. Wo ich bin, da ist das Abenteuer. Oder anders, ich bin das Abenteuer. Mit mir zusammen werden Sie hier die Kuh schon steigen lassen. Und welche Abenteuer führen Sie in diesem Zug? Habe ich vergessen. Das Gedächtnis, Sie verstehen? Jetzt warte ich. Meine Pflegerin hat mich hier reingesetzt. So, gefahren hat mich jedoch ihr Mann, der leitet sonst Schwertransporte. Ach. Ja. Jetzt mach ich wieder. Ein guter Freund von mir, der ist Zigarrendreher in Kairo, hat eine hervorragende Ernte eingefahren und fängt in wenigen Tagen an zu drehen. Und dazu hat er mich eingeladen. Genau. Und ja, wie ich uns beide kenne, haben wir dann noch ein paar Haschischblätter mit hinein. Überlassen Sie uns später einige dieser Spezialzigarren? Ja, selbstverständlich. Ah, da kommt der Eierlikör. Zum Wohl. Frisch mit altem Cognac aus Wachteleiern aufgeschlagen. Ja, die sind aber auch sehr klein. So verstehe ich auch die kleinen Gläser. Ja, das dauert leider seine Zeit. Schmeckt dafür zum Gackern. Was? Solange ich danach die Eier nicht selber legen muss. Wenn nicht Sie, wer dann? Sie sind der Abenteurer. Was? Sie sind der Abenteurer. Kein Wort verstanden. Also, cheers! Sehr zum Wohle. Prost. Wohlsein. Also, junge Dame, Sie können sich doch auf diese doch Weise nicht... Das Leben nicht Zürcher Geschnetzeltes. Also. Nie im Leben. Aber ich mach das... Wissen Sie, wie oft ich schon Zürcher Geschnetzeltes hatte? Das weiß ich. Da gehörte Zürich noch zu Italien. Ja, das kann... Da war es noch nicht mal auf der Landkarte, geschweige denn auf dem Menü. Na, da hatte ich schon welches. Unser Maitre macht es nach einem Züricher Originalrezept. Ja, dann sollte der da mal reingucken und sich dran halten. Und das Rösti... Der Rösti. Das der Rösti. Rösti, bitte. Es heißt der Rösti. Sie impertinentes, besserwisserisches Ungetüm. Gut, sagen wir also die Rösti. Wieso heißt der? Oder das? Der oder das die? Wie heißt die? Der oder das? Der oder das was? Rösti. Ich hatte E2. Dann sind's die Rösti. Und die waren auch unzumutbar. Ich bin untröstlich, das höre ich zum ersten Mal. Bisher hatte mir nie klar... Dann holen Sie mal Ihren Möchtegern-Wutzler aus der Küche, dem sage ich das dann auch nochmal. Dann können Sie das gleich ein zweites Mal hören. Ja, das mache ich. Wenn ich mich dazu gesellen darf, ich würde auch gerne mit dem Küchenchef reden. Oh, Sie wollen sich auch beschweren, junger Mann? Im Gegenteil. Noch nie habe ich ein so perfektes Beefsteak à la Meier-Kredenz bekommen. Ich wollte nach dem Rezept fragen. Und Sie sind? Ein mitreisender Urlauber. Hamilton Focus, mein Name. Wenn Ihnen das geschmeckt hat, sind Sie auch miserabler Koch von Beruf? Nein, ich bin Gastrosoph. Ah. Dazu betreibe ich einige der führenden Restaurants weltweit. Jetzt gerade bin ich Reisender im Auftrag der Kulinaristik. Spannend. Nun, ich würde sagen, lecker. Unsere Gräfin... Fühlt sich hier auch wie beim Besuch der alten Dame. Das wäre noch das Geringste. Aber lassen Sie es sich gesagt sein, diese Gräfin ist eine Heimsuchung biblischen Ausmaßes. Mit dieser Frau kommt nicht weniger als eine Plage über den Zug. Ach, was eine? Alle 10? Ich kenne die schon seit Ewigkeiten. Seit der Intronisierung des letzten Grafen von Monte Cristo. Monaco. Auch ein gutes Stück. Also das mit dem Dings. Ja, bitte mal sei. Die Gräfin Sophie von Scharmützel gehört zu einem alten deutschen österreichischen Adelsgeschlecht. Ui, ist das ansteckend? Nein, aber wohl vom Aussterben bedroht. Ich habe wohl nicht gewusst, dass die hier auch mitfährt. Ja, macht Ihnen das denn so viel aus? Was? Ob Ihnen das so viel ausmacht? Na ja. Hätten Sie sonst einen anderen Zug genommen? Sagen wir mal so, es ist für uns alle kein gutes Zeichen, dass diese Frau mit an Bord dieses Zuges ist. Das sagt die gar nichts. Könnten Sie uns nicht vielleicht etwas über sie erzählen, Sir Lancelot? Ja, wie schon gesagt, die Frau ist eine Plage. Ach nein, doch nicht? Heuschrecke. Das wollte ich ja nicht sagen. Heuschrecke. Was die schon an Firmen und Läden weltweit aufgekauft und ausgeweitet hat. Sie soll auch 2 Weingüter in Frankreich aufgekauft haben, nur um diesen hervorragenden Wein alleine saufen zu können. Man munkelt dazu, dass sie von den Bewohnern ihres Heimatdorfes ihren Mann hat umbringen lassen. Ja, sie sollen ihn in einem Stausee versenkt haben. Grausam. Naja, besser als ein Badesee. Aber so ist sie eben. Und mit diesem Ungeheuer müssen wir jetzt die nächsten Tage hier verbringen. Danke, Friedrichsberg. Naja, im Moment lenkt dieser Mr. Focus hier zum Glück ein bisschen ab. Dieser Name sagt mir zumindest etwas. Besitzt ein paar ausgezeichnete Restaurants weltweit, über die es jedes Jahr nur so an Sternen regnet. Besser als aus Kübeln. Was? Besser als aus Kübeln. Ja, ja, ja. Er ist einer der größten Impresarios der Haute Cuisine. Millionen schwer. Ah. So dick sieht er gar nicht aus. Was für eine bunte Truppe, herrlich. Ja, können wir uns auf etwas gefasst machen. Bertram? Nee. Bertram? Och, hören Sie doch, Sie taube Nuss. Ich heiße nicht Bertram, ich heiße Bartholomew. Ja, Sie können heißen, wie Sie wollen. Wir leben schließlich in einem freien Land. Aber solange ich Sie bezahle, nenne ich Sie, wie ich das will. Außerdem, das hatte ich Ihnen schon gesagt, kann ich mir diesen Bartholo-Quatsch nicht merken. Und mit meinen locker sitzenden Dritten auch ziemlich schlecht aussprechen. Kann er nicht zu meinem Problem werden, wenn sich Ihre Mutter direkt nach der Entbindung an ihn rächen will und ihm einen so saudämlichen Namen gibt. Entschuldigen Sie bitte, Frau Gräfin. Gut, dass Sie sich entschuldigen, Bertram. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich von Ihnen wollte. Ah doch, teilen Sie bitte dem ordinären Bahnpersonal dieses drittklassigen Bummelzugs mit, dass ich zu Frühstück morgen einen frisch gepressten Orangensaft, einen lauwarmen Muckefuck mit 3 Tröpfchen Kondensmilch, 2 goldgelbe Butterdose, duftende Croissants und etwas Kirschkonfitüre erwarte und das Eispunkt 6.35 Uhr. Wie Sie wünschen, Frau Gräfin. Halt, das war noch nicht alles. Jetzt will ich ein Ragout Feng. Was reichen die hier dazu? Wildreis aus der sächsischen Schweiz. Ach, den könnte ich selber fressen. Ich nehme eine ordentliche Portion Gratin Dauphinois dazu. Küche soll sich beeilen, ich habe Hunger. Großen Hunger, nachdem ich das ungenießbare Geschnetzelte habe zurückgehen lassen. Dann sagen sie, Ginger, dass sie subito antanzen soll. Sehr wohl, Gräfin. Wenn man sich nicht um alles selber kümmert, oh, ist das mühsam. Das wird mit dem Alter auch nicht besser. Da freut man sich auf den Tod. Und der stand bei ihr zwar noch nicht vor der Türe, aber suchte schon mal einen Parkplatz. Ah, jetzt habe ich Sie, verehrte Zuhörer und ZuhörerInnen, mein Glottisschlag klingt schon fast natürlich, ZuhörerInnen. Ah, da hätte ich die Zuhörer ja eigentlich gar nicht mehr extra erwähnen müssen. Aber wie Frau es macht, macht Frau es falsch. Was wollte ich? Die Erzählung unterbrechen. Und das ist Ihnen prima gelungen. Duzen wir uns hier nicht alle? Die Neue hat sich bei mir noch nicht vorgestellt. Oh, hab ich das nicht? Bitte um Verzeihung. Sie können mich gerne Agathe nennen. Aber beim Sie würde ich schon gerne bleiben. Allein um die auktoriale Distanz zu den Figuren zu wahren. Was? Also ich weiß nicht, was sie hat, aber recht hat sie. Weiter geht's mit Folge 7.